Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Frauen müssen eben die Bluse zumachen, wenn sie nicht dumm angemacht werden wollen. Solche Sprüche haben plötzlich wieder Konjunktur. Dabei schien die Diskussion eigentlich längst geführt. Immerhin haben Frauen schon vor 50 Jahren ihre BHs verbrannt. Die folgende Autorin, die war damals noch gar nicht auf der Welt. Jessa Crispin, 1978 geboren in Kansas. Sie hat ein neues Buch zu diesem alten Streit geschrieben. Und dieses Buch, das sticht schon deshalb aus der Fülle der Neuerscheinungen heraus, weil es auf den ersten Blick, da scheint das Buch beiden Seiten recht zu geben, den radikalen Feministinnen und der Bluse-Zu-Fraktion. Der Buchtitel, der lautet nämlich etwas paradox, Warum ich keine Feministin bin, Untertitel Ein feministisches Manifest. Catherine Newmark hat das Buch gelesen. Hallo. Hallo. Ja, was denn? Hat sie jetzt ein feministisches Manifest geschrieben oder ist sie gar keine Feministin? Jessa Crispin ist ganz eindeutig eine Feministin. Mhm. Sie kritisiert den Feminismus nicht, weil er es zu weit getrieben habe, sondern weil er es noch längst nicht weit genug getrieben hat in ihrer Meinung. Sie ist der Meinung, dass Feminismus wieder zu seinen Ursprüngen, zu seinen radikalen Wurzeln zurückfinden müsse. Dass es eben gerade nicht darum geht, dass wir uns alle irgendwie darauf einigen können, dass Frauen auch Menschen sind und auch arbeiten dürfen, sondern es geht um was viel Radikaleres, nämlich einen gesamtgesellschaftlichen Wandel, und den sieht sie im heutigen Feminismus nicht vertreten. Was ist ihr denn heute zu kuschelig daran? Ja, sie hat schöne Beispiele, wie das Buch überhaupt sehr witzig und auch lustvoll zu lesen ist, weil sie auf sehr viele zeitgenössische Phänomene reinschlägt. Also zum Beispiel dieses I am a feminist T-Shirt, was im Zweifel von einem Designer hergestellt wird und hunderte von Dollars kostet, natürlich unter ausbeuterischen Produktionsbedingungen auch gemacht wurde. Was heißt das? Also wenn jetzt ein Popstar mit I am a feminist T-Shirt rumläuft, dann können sich alle irgendwie gut fühlen, aber da ist an der Gesellschaft noch nichts geändert. Was sie sagt, ist, dass der Feminismus sich von dem Ideal, die Gesellschaft ganz zu verändern, verabschiedet hat und nur noch versucht, Teilhabe an Macht zu propagieren. Also am Machtspiel der Jungs teilzunehmen, aber nicht mehr darum, die Welt wirklich zu verändern. Es klang vorhin schon an, da haben Sie das Wort nebenbei fallen lassen, die ausbeuterischen Produktionsbedingungen des T-Shirts. Das heißt, das ist eine grundlegende Kritik nicht nur am Geschlechterverhältnis, sondern an unserer Art zu leben, zu wirtschaften? Mhm, genau, also Jessa Crispin, sie sagt, es geht darum, gegen das System zu kämpfen, das ist ja wahlweise das patriarchale oder das kapitalistische System. Und da kommt nicht so viel, so dass man irgendwie denkt, okay, also positive Vorschläge sind jetzt da nicht so viele oder auch nicht so sehr durchdachte. Aber grundsätzlich, was sie halt kritisiert, ist so eine Art von Verwässerung des Feminismus bis hin zu dem Punkt, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, was jetzt da an der Gesellschaft noch geändert wird, außer dass Frauen sich jetzt selbst ermächtigt fühlen und das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungen, die natürlich von der Gesellschaft auch vorgegeben sind, jetzt eigene und freie Entscheidungen seien. Also eine gewisse Mogelpackung, die sie da konstatiert und wo sie dann eben auch mit sehr schönen Beispielen zeigt, dass das zu einem Stillstand führt in feministischen Denken. Zum Beispiel? Naja, sie bezieht sich immer wieder auf die sehr, sehr unbequeme Andrea Dworkin, die in den 70er Jahren so Sachen gesagt hat wie heterosexuelle Sexualität ist immer Vergewaltigung. Das wird oft zitiert und oft abgelehnt, auch von den neuen Feministinnen. Und Crispin sagt, ja, aber das ist doch ein Ansatz, wo wir drüber nachdenken müssen, inwiefern haben wir eigentlich Teil an diesen Ausbeutungsverhältnissen, inwiefern sind wir Komplizinnen auch an einem System, das uns letztlich unterdrückt. Das sind die Fragen, die es zu stellen gelte, gerade wenn man heute über MeToo spricht. Und das sind auch Fragen, die in der MeToo-Debatte durchaus gestellt wurden. Jessa Crispin schlägt sehr gerne, sehr pauschal drauf. Es ist auch ganz klar, dass sie nicht unbedingt feministische Autorinnen der Jetztzeit liest, sondern sich wirklich auf diese popkulturellen Phänomene, auf die massenmedialen Phänomene, auf die Twitter-Stürme konzentriert. Also jetzt nicht die feministische Theoriebildung an den Akademien, sondern so, wie wir uns verhalten und selbst verstehen. Man könnte jetzt dagegen halten, diesen Satz, den Sie zitiert haben, dass heterosexuell eigentlich immer gleich eine Vergewaltigung sei. Damit schreckt man natürlich viele Männer ab. Und dieser weiche, harmlose Feminismus der heutigen Gegenwart, der lädt natürlich auch viele Männer dazu ein, mitzumachen, zu sagen, ja klar, bin ich Feminist. Das sieht sie aber nicht als Vorteil offensichtlich. Also nicht nur viele Männer, sondern auch viele Frauen. Also es werden alle eingemeindet, die irgendwie im Grunde denken, Frauen seien auch Menschen. Crispin hat auch eine ganz scharfe und auch wahnsinnig witzige Ansage an Männer, sie interessiert sich für Männer überhaupt nicht. Sie sagt, Männer, kommt mit euren Problemen selber klar. Wenn das euch irgendwie stört, dass Frauen jetzt anders drauf sind, bitte klärt das unter euch. Es geht ihr darum, dass Frauen selber sich überlegen, was sie wollen. Und es kann nicht sein, dass ich einfach mein kleines, bequemes Leben weiterlebe und was immer ich tue, als feministisch bezeichne. Sie sagt, Feministin zu sein ist eine unbequeme Position, es ist eine radikale Position, man eckt damit an. Man soll dann ruhig auch mal damit leben, dass man angegriffen wird, dass man diffamiert wird. Also, dass man nicht denkt, Feminismus sei leicht zu haben. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, es fehlt Ihnen so ein bisschen, dass Sie was Konstruktives entwirft für die Zukunft. Sie haben auch gesagt, dass es sich sehr gut liest, weil es witzig ist. In der Summe überzeugt Sie dieser verbale Stinkefinger? Ich habe es wirklich gerne gelesen, auch weil sie in vielen kleinen Kritiken, also gerade so diese Mob-Mentalität der sozialen Netzwerke und so weiter, da legt sie schon den Finger auch auf Dinge, die man tatsächlich in der kursorischen Beobachtung denken kann, da läuft was aus dem Ruder, da läuft was schief. Also sie hat sehr viele kritische Ansatzpunkte, wo man denkt, okay, da hat sie recht. Sie hat keine Lösung und sie sagt auch an einer Stelle, ich habe mehr Fragen als Antworten und man denkt, ja klar, also die Fragen sind irgendwie ganz gut, die Antworten, die würde man da vielleicht in einem nächsten Buch erwarten. Oder noch im Laufe dieser Sendung. Wir haben noch weitere Bücher zu Feminismus, zu neuen Frauenrollen und neuen Männerrollen. Danke, Catherine Newmark, hierfür. Das war die Kritik über das Buch Warum ich keine Feministin bin, ein feministisches Manifest von Jessa Crispin. Gibt's für 12,95 Euro bei Suhrkamp. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.